Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra-Tobi, und ich stehe jetzt zusammen mit Gilles Bordelais. Und du hast einen Antrag, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, durchbekommen, nämlich den PA098, Grundsatzantrag zu Europa. Und jetzt würde ich dich bitten, um so ein bisschen zu erklären, worum es da geht. Okay, also da soll quasi ja, der Gründungsstein von unseren ganzen programmatischen Anträgen zum Thema Europa sein. Was wir damit erreichen, dadurch, dass das jetzt angenommen wurde. Erstmal haben wir ein klares Bekenntnis zu Europa. Das ist wichtig, das hat im Programm gefehlt. Ist eigentlich selbstverständlich, aber wir haben es nirgendwo stehen gehabt. Genau, genau. Und zwar auch nicht zu irgendeinem Europa. Also was zum Beispiel durch diesen Antrag erreicht worden ist, ist eine Positionierung, die besagt, dass die Menschen nicht nur berücksichtigt werden sollen in diesem Europa, sondern sich aktiv beteiligen sollen. Also quasi, wo viele sagen, ja, Bürgerbeteiligung, bei uns ist es explizit drin, dass es nicht reicht, ab und zu mal ein Referendum zu machen und ab und zu mal die Leute zu fragen, sondern dieses aktive Beteiligen, also was von den Leuten kommt. Ich nehme mal das Beispiel. Das, was wir in Deutschland und als Bürgerbeteiligung wünschen und woran wir arbeiten, das soll auf Europaebene deinem Antrag gemäß auch passieren. Genau, also es ist, man schiebt ein bisschen Richtung Europäische Bürgerinitiative, die es ja schon gibt, was letztens den Bürger die Möglichkeit gäbe, auch wirklich von sich aus etwas zu unternehmen, also ihre Umfeld zu ändern, ihre Staatsform und so weiter, was aber zu stumpf ist als Instrument. Mhm. Also momentan, wie sie jetzt ist, es ist eine Anfrage an die Kommission, etwas zu tun, aber die Kommission kann auch einfach sagen, nein. Also das geht einfach nicht weit genug. Das heißt aber jetzt, das ist ja ein Grundsatzantrag, und ein Grundsatzantrag, der bekennt sich nur zu etwas und sagt grob die Richtung, wo der Antrag hin möchte. Ja. Das habe ich jetzt so richtig verstanden. Mhm. Das macht den Antrag aus. Wie das auch im Detail passieren soll, wäre eine Sache eines weiteren Wahlprogrammantrages oder verschiedene Varianten. Also, ja. Also wir haben vieles in der Pipe. Wir hatten auch Sachen für heute, für gestern dabei, die leider nicht rangekommen sind. Mhm. Deswegen, also den weiteren Verlauf ist schon vorgezeichnet. Wir haben einige Sachen. Aber gut, nur der hat es weit genug auf die TU geschafft. Mhm. Ne? Also, nur noch zur Erklärung, bei der TU 6 ist es ja so gewesen, wir haben ja beschlossen, dass nur 100, die ersten 100 nach der Logik überhaupt behandelt werden. Das heißt, alle anderen, auch Wahlprogrammanträge von mir, sind dann heute mal runtergefallen. Aber ganz ehrlich, Kanalwichtigkeitsprüfung halte ich jetzt vom Wichtigkeitsgrad her nicht so wichtig wie ein Grundsatzantrag zu Europa. Insofern war das ja keine schlechte Entscheidung. Ihr habt noch mehr in der Pipeline, sagst du? Das heißt, ihr habt noch Anträge in der Pipeline, die dann vielleicht auf dem nächsten Parteitag zum Tragen kommen könnten, je nachdem, ob die TU passt oder nicht. Genau. Und da wäre natürlich die Frage, ob solche Sachen am nächsten Parteitag bevorzugt behandelt werden, was ich mir wünsche. Ja, uns auch. Also wir haben einiges zum Thema Demokratisierung, zum Thema Rechte vom Europäischen Parlament. Wir werden weitere Themen anschneiden, wie zum Beispiel eben die der Agrarwirtschaft, die ja auch heute angesprochen worden ist. Außenpolitik, also diese gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Mhm. Also das ist alles drin bereits. Es ist alles angedacht. Mhm. Was ich auf jeden Fall hervorheben will an diesem Antrag ist, Europapolitik ist keine Außenpolitik. Mhm. Das ist wirklich einer der Schlüsselsätze, die uns seit der Potsdamer Konferenz verfolgen. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Das heißt, erklär das, warum ist das so? Okay, weil das bedeutet, es ist diese Erkenntnis, wenn Deutschland mit Frankreich spricht, dann ist es keine Außenpolitik. Dann ist es ein Dialog unter Partner und wir reden über Sachen, die uns beide betreffen, auf einer Ebene beschlossen werden. Mhm. Und das ist nicht die Regierung Deutschland spricht mit der Regierung Frankreich. Stimmt nicht. Viele Kabinettssitzungen, gerade zwischen Frankreich und Deutschland, passieren schon gemeinsam. Mhm. Aber es geht auch um Sachen, die dann den gesamten Kontinent für Sachen, die früher von den Nationalstaaten nur für sich selbst geregelt worden sind. Heutzutage, wenn diese Gespräche stattfinden, wenn es um Wirtschaft geht, um Handel, um Transport, das betrifft das ganze Kontinent auf einmal. Das ist definitiv keine Außenpolitik. Mhm. Und die Außenpolitik findet erst statt, wenn wir von den Beziehungen von der EU oder ihren Mitgliedstaaten mit den Ländern außerhalb der Grenzen der EU. Und das ist ganz wichtig, dass wir quasi unseren Partner innerhalb der EU nicht als Länder betrachten, mit denen wir so in Konkurrenz stehen, wie jetzt andere Pole auf der geopolitischen Ebene. Ja, ich meine, ich fühle mich immer angesprochen, wenn im Saal Shit gesagt wird. Das schallt hier so ein bisschen rüber. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Und wir stellen es dann gleich online. Wieder einen Antrag mehr, sodass wir am Ende dann doch von relativ viel Erfolg sprechen können. Wir könnten noch mehr Anträge gebrauchen, aber wie es bei den Piraten ja so ist. Aber der Parteitag ist noch nicht zu Ende. Wir kämpfen weiter. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns dann hoffentlich wieder über einen erfolgreichen Programmantrag, wenn wir uns dann am nächsten Parteitag wiedersehen. Ich danke dir. Ich danke dir. Mal gut. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.